Die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen, war, ihm den Ring zu entreißen und in den Flammen des Megabong zu vernichten. Scheiße. Well, nein.